Menschen, die Tiere über alles lieben, viel mehr sogar als Menschen. Und ich möchte sprechen mit Tierhassern. Und sehr gerne auch mit Leuten, die durch ein Tier schwer verletzt wurden, zum Beispiel durch einen Unfall oder einen Angriff oder die vielleicht sogar jemanden verloren haben durch ein Tier. Und mit Menschen, die durch ein Tier sonst großes Leid erfahren haben. Also zum Beispiel durch eine Zecke, durch eine Biene, wenn man aus Versehen eine Biene verschluckt, eine Schlange, ein Wildtier oder ähnliches. Und ich würde auch sehr gerne reden mit jemandem, der in einem Schlachthof arbeitet. Und vielleicht kann die Person uns ein bisschen was erzählen, was wir gar nicht so mitbekommen als normale Konsumenten. Also, Thema Tiere. Ich bin sehr gespannt. 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Grit und Grit ist 37. Guten Morgen, Grit. Hallo Domian. Hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Probiert und dann gleich geschafft. Das ist schön. Sehr gut. Ja, das Thema Tiere hat mich total angesprochen. Mhm. Ich melde mich mal, weil ich habe ein relativ ungewöhnliches Leben. Ich wohne in einer WG mit einer Freundin zusammen und wir teilen uns das Hobby Hund. Mhm. Wir haben selber 6 Hunde. 6 Hunde? Ja, 6 Hunde. Wir sind ehrenamtlich mit unseren Hunden sehr aktiv in Altenheimen. Die sind speziell ausgebildet auch dafür. Mhm. Und wir haben jetzt, weil wir im Moment die letzten Jahre relativ beengt gewohnt haben, haben jetzt endlich geschafft, ein Haus zu finden, wo wir dann auch mehr Platz speziell für die Hunde haben und wo wir das Haus dann auch für die Hunde entsprechend umbauen können. Wie beengt habt ihr denn vorher gewohnt mit den 6 Hunden? Also ich wohne aktuell in einer Eigentumswohnung mit 60 Quadratmetern und Garten. 60 Quadratmeter und da wohnte die Freundin auch noch und die 6 Hunde. Genau, wobei wir haben uns Hochbetten gekauft, sodass wir für die Hunde mehr Platz auf dem Boden haben. Das ist schon krass, also 60 Quadratmeter, 6 Hunde und zwei Menschen. Was sind denn das für Hunde? Das sind also 5 davon sind Australian Shepherds. Ist eine Hütehundrasse aus Amerika, die zum Hüten von Rindern gezüchtet werden. Die sind so mittelgroß, ne? Ja, so mittelgroß, genau. Ja. Und ich habe noch einen etwas älteren Spitzmischling von meiner Mama geerbt, als sie verstorben ist. Jetzt entschuldige, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man bei euch in die Wohnung gekommen ist, in diese 60 Quadratmeter Wohnung, hat es doch gestunken wie in einem Stall, oder? Nein, überhaupt nicht. Sagst du, weil ihr das gar nicht mehr mitkriegt. Nee. Also es ist, da hatte dein Kollege mich schon drauf angesprochen. Es ist so, wir achten extremst auf Hygiene, weil ganz viele Leute denken tatsächlich, es muss es aussehen wie Hulle und es muss stinken und überall. Es ist so, ich bin 2-mal am Tag mit einem Staubsauger und einem Wischmopp unterwegs in der Wohnung, mache regelmäßig sauber und da unsere Hunde auch im Altenheim eingesetzt werden, werden die auch regelmäßig alle 2 Wochen gewaschen und schamponiert, sodass sie tatsächlich komplett sauber sind. Nun kommt natürlich gleich die Frage auch, in so einer kleinen Wohnung, in einer solchen Enge, ist das tiergerecht? Ist nicht das Problem. Wenn man genügend die Hunde auslastet und draußen unterwegs ist, schlafen die in der Regel in der Wohnung sowieso nur. Mhm. Also wir machen sehr, sehr viel mit den Hunden. Wie schon gesagt, wir sind bei den Maltesern als Besuchsdienst unterwegs. Das heißt, in den Altenheimen mit unseren Hunden. Erzähl das doch mal ein bisschen genauer, was ihr dann in den Altenheimen mit den Hunden macht. Habe ich noch nie gehört. Also es ist so, den Malteser Besuchshundedienst gibt es seit 3 Jahren. Den habe ich mit meiner Freundin zusammen aufgebaut hier in Braunschweig. Mhm. Und es ist so, die Hunde müssen spezielle Hunde sein. Die müssen sich sehr viel gefallen lassen. Die müssen extrem gutmütig sein, weil in Altenheimen, wenn man mit demenzkranken Leuten arbeitet, die können sehr unverhofft doch auch mal sehr aggressiv zufassen oder plötzlich schreien oder sich komisch verhalten, sodass der Hund muss ruhig bleiben. Und die Ausbildung geht ein 1/2 Jahr und die Hunde werden darauf vorbereitet, dann in die Altenheime Menschen zu besuchen, die einsam sind, die keine Familien mehr haben. Finde ich eine ganz tolle Sache und die alten Leute freuen sich bestimmt sehr über total, die Tiere. Ja, total, das glaube ich. Total. Und es ist Wahnsinn, welchen Einfluss Hunde auf Demenzkranke haben. Wir haben immer wieder das schwerste Demenzkranke, die nicht mehr reden, die ihre Kinder nicht mehr erkennen. Plötzlich anfangen zu sprechen, wenn die Hunde kommen. Die können sich den Namen vom Hund merken. Die können die Hunde sogar unterscheiden. Wenn mal eine Vertretung kommt, dann heißt es sofort, das ist nicht unser Hund. Vielleicht sollte das eine oder andere Altenheim darüber nachdenken, fest auch Hunde zu halten. Ich glaube, das ist zu stressig für die Hunde. Ja, das kann natürlich sein. Das würde ich nicht machen. Also es ist ja so, wir merken selber, wir sind eine Stunde im Heim und wenn wir aus dem Heim rauskommen, die Hunde schlafen 3 Stunden. Aber ihr seid dann immer mit den Hunden zusammen in dem alten Heim? Ja, genau. Wir haben die Ausbildung zusammen gemacht. Wenn ja zum einen der Mensch ausgebildet auf, was ist Demenzerkrankung, wie gehe ich mit Demenzerkrankung um, wie sind Hygienevorschriften, wie sieht eine Rechtsversicherung aus und parallel wird halt auch der Hund ausgebildet, damit er halt schon lernt, dass Menschen sich manchmal komisch verhalten können und dass der Hund das wirklich dann auch duldet und nicht aus Schreck mal zuschnappt oder ähnliches. Ja, geht ihr denn ausschließlich zu demenzkranken Menschen? Nee, wir besuchen alle Menschen im Altenheim. Also wir haben durchaus da auch sehr rustige Leute noch, die einfach sich total freuen, die vielleicht gar keine Familie mehr haben, keinen Besuch mehr kriegen. Die sind immer ganz begeistert. Viele von denen hatten ja früher auch mal Hunde. Ja, klar. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ihr davon auch lebt und dass das euer Job ist? Nein, das ist ehrenamtlich. Wir machen beide ehrenamtlich bei Malteser Hilfsdienst. Das wäre toll, aber Respekt. Das Ganze ist komplett kostenfrei. Aber die Ausbildung ist kostenfrei. Für die Heime ist es kostenfrei. Wir finanzieren das ausschließlich über Spenden. Ah ja. Was machst du und deine Mitbewohnerinnen denn von Beruf? Also ich bin von Beruf Softwareentwickler, habe einen Job als Projektleitung. Und meine Mitbewohnerin, die ist selbstständig, die hat so Textildruck. Die macht so Sachen wie Fotodruck auf Tassen und T-Shirts und ähnliches. Okay, aber das heißt, das sind anspruchsvolle Jobs. Da seid ihr auch viele Stunden dann in eurem Beruf. Wo sind dann während dieser Zeit die Hunde? Also meine Mitbewohnerin arbeitet von zu Hause aus, sodass die Hunde immer bei ihr sind. Und ich bin natürlich dann tagsüber vormittags weg bis Nachmittag und in der Zeit kümmert sie sich um die Hunde. Und wenn ich nach Hause komme, dann ist das mein Job. Wie lange macht ihr das hier schon insgesamt? Also meine Mitbewohnerin ist vor 8 Jahren bei mir eingezogen und den Besuchs- und Begleitdienst machen wir jetzt seit 3 Jahren. Nun kosten aber 6 Hunde auch sehr viel Geld, die wollen ja satt werden. Wie finanziert ihr das? Über unsere Jobs. Achso, das geht alles privat, da fließt dann nichts irgendwas über Spenden noch zu euch hin? Nein. Nichts? Nein, gar nicht. Was kosten 6 Hunde im Monat, so Pi mal Daumen? Also wir barfen unsere Hunde, das heißt, die bekommen rohes Fleisch, Obst und Gemüse. Damit kann man sie deutlich besser ernähren, gesundheitlich gesehen und auch kostengünstiger. Wir haben im Monat für 6 Hunde ungefähr 100 Euro für Fleisch, plus halt noch Obst, Gemüse, was man so dazu tut. Nur 100 Euro Fleisch für 6 Hunde? Ich hätte jetzt viel mehr gedacht. Nee, also dieses hält sich in Grenzen. Wir haben tatsächlich teilweise eher noch das Problem, manchmal zu dicken, wir müssen wieder ein bisschen mehr trainieren, dass dann die Figur wieder da ist. Ich finde es einerseits völlig verrückt und andererseits finde ich es auch wirklich sehr ehrenwert, was ihr da macht. Ist die Motivation, das zu machen, diese ehrenamtliche Arbeit, oder hättet ihr, wenn es diese ehrenamtliche Arbeit nicht gäbe, hättet ihr dann auch so viele Hunde? Wir hatten vorher schon so viele Hunde. Wir sind durch die Hunde auf diese ehrenamtliche Arbeit gekommen. Also es ist so, ich habe mit einem von meinen Hunden in der Rettungshundestaffel hier angefangen, musste dann aber aus Zeitgründen das Ganze aufgeben, weil Rettungshundearbeit ist noch viel, viel zeitaufwendiger. Da gehen 2 Tage die Woche wirklich nur Training drauf. Ich habe dann gesagt, ich möchte aber gerne ehrenamtlich weiter mit den Hunden was machen, weil ich finde es immer total schade, in den Medien werden Hunde häufig so, ne, negativ dargestellt, weil es halt auch viele Beißvorfälle gab. Ja. Und ich habe gesagt, ich habe hier 6 Hunde und ich möchte einfach auf den Nachbarn und auch mir selber beweisen, man kann auch mit 6 Hunden vernünftig leben, die können sauber sein, die können gut erzogen sein und können den Menschen auch was Positives zurückgeben. Natürlich, aber dennoch liegt die Frage ja schon auf der Hand, warum müssen es 6 sein? 2 täten es doch auch. Das ist historisch gewachsen, könnte man sagen. Also es war so, ich hatte 2 Hunde, einer ist inzwischen davon auch verstorben. Und als meine Mitbewohnerin einzog, hat sie gesagt, sie möchte gerne einen eigenen Hund haben. Da kamen wir halt auf diese Rasse Australian Shepherd, weil wir auch was Intelligentes und vielseitigen Arbeitshund haben wollten. Ihr seid hundeverrückt. Bleibt da noch Zeit für die Liebe? Nein, ich habe es mir schon fast gesagt. Also unser Leben dreht sich ausschließlich um Hund, muss man wirklich sagen. Es ist auch so, wir haben, wie du ja schon festgestellt hast, relativ beengte Wohnverhältnisse. Wir haben jetzt die letzten 6 Jahre massiv gesucht nach einem Haus mit einem großen Grundstück, was auch nicht zu weit von meiner Arbeitsstelle weg ist, wegen Fahrzeiten und so. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich auch ein Haus gefunden und gekauft. Und da haben die Hunde Platz genug dann? Ja. 300 Quadratmeter und 3.500 Quadratmeter Garten sollten für die Hunde reichen. Dann haben die Hunde ein eigenes Zimmer, jeder. Fast so. wir haben zwei Zimmer, haben wir vorgesehen. Ehrlich? Für die Hunde tatsächlich. weil wir haben das Problem, wir haben hier natürlich Männlein und Weiblein. Die Mädel wird auch läufig. Wir müssen dann entsprechend die Rüden auch trennen, weil wir wollen zwar züchten, aber wir möchten es halt vernünftig züchten. Das heißt, nicht jeder Rüde darf da auf die Hündin, sondern da muss man schon gucken, weil die Rasse halt auch Erbkrankheiten mitbringt. Ja, wenn schon und, eigenes Zimmer und so, wie du es gerade beschrieben hast, haben die Hunde dann auch noch ein eigenes Bad auch noch? Ja, haben sie auch. Haben sie auch noch? Ja, das ist meinem Rücken geschuldet. Also es ist so, wie ich ja schon sagte, wir waschen die Hunde alle zwei Wochen regelmäßig mit Shampoo. Mhm. Im Moment tue ich das in der Badewanne und das geht doll auf den Rücken, wenn man dann die ganze Zeit so gebückt ist. Also gibt es ein Hundebadezimmer, ein extra für Hunde eingerichtetes Badezimmer. Genau, wir haben gesagt, da ist Platz in dem Haus. Ich möchte gerne eine Dusche für die Hunde auf Arbeitshöhe haben, sodass ich vernünftig gerade stehen kann. Ich verstehe. Weil alle zwei Wochen sechs Hunde wird echt anstrengend. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und uns von euch und eurem Leben und eurer Initiative erzählt habt. Und wie gesagt, das finde ich eine tolle Sache, was ihr da macht. Und offensichtlich steckt da sehr viel Liebe zum Tier auch hinter. Und wenn das so euer Lebensentwurf ist, na gut, dann ist es halt so. Und das ist sicher nicht der Schlechteste. Nö, denke ich auch. Alles Gute. Ungewöhnlich, aber... Genau, ungewöhnlich ist es schon, genau. Alles Gute deiner Mitbewohnerin und viel Erfolg bei der ehrenamtlichen Arbeit in den Altenheimen. Alles Gute. Vielen Dank, das werden wir haben. Danke, tschüss. Dass ich durchkommen durfte. Danke. Sehr tschüss. Gerne, tschüss, ciao. 0800 220 50 50, Thema Tiere. Wir haben gerade schon ein tolles Beispiel gehört. Ich möchte mich mit euch über... alle möglichen Facetten unterhalten, die zum Thema Tiere gehören. Das heißt große Liebe zum Tier, das heißt vielleicht auch Tierversuche, das heißt Massentierhaltung, das heißt Leid, das durch ein Tier euch vielleicht angetan wurde. Vielleicht seid ihr von einem Hund mal überfallen worden, euer Kind ist zerbissen worden von einem Hund oder vielleicht hat eine Zecke euch eine furchtbare Krankheit gebracht. Es ist ein großes Thema. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann sehr gerne unter 0800 220 50 50. Und hier ist Christina. Christina ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Christina. Hallo, lieber Jürgen Domian. Hallo, Christina. Jetzt kann ich nachvollziehen, als du mal erzählt hast, dass das aufregend war, bei Jan Böhmermann in der Warteschleife zu hängen. Ist komisch, ne? Es ist ganz komisch. Ja. Und ich habe ja auch alles ausgemacht, Fernseher. Also ich habe mich kompletter... Und mochte schon gerade auch gar nichts über Hunde und habe dann immer auf Lautstellen, weil ich dachte, ach je, ich kann das gar nicht ertragen. Ja. So, aber jetzt haben wir beide uns, jetzt ist es vorbei mit der Aufregung und wir beide können entspannt sprechen. Genau, ich erzähle ja auch nichts anderes, erzählt ja auch jeder Zweite, dass er aufgeregt ist und ich mache es jetzt auch. Bei mir geht es darum, dass ich also mehr unter den, jetzt haben wir aber echt eine Störung in der Leitung. Ja, aber noch kann ich dich ganz gut verstehen, wir versuchen es mal. Hm? Es weiß ich auch nicht, wo die jetzt herkommt, ehrlich gesagt war das die ganze Zeit, jetzt, als ich... gewartet habe, super so. Ich habe gerade an meinem Modem nochmal rumgedrückt, jetzt scheint es besser zu sein. Ja. Ja, bei mir ist folgende Geschichte, mich hat das quasi eher mehr Leid eingebracht, kein eigenes Haustier, sondern meine Mutter hat in der Schwangerschaft wohl Kontakt mit einer Katze gehabt, die keine eigene, die muss da wohl im Haus umhergelaufen sein, ich habe die Katze nie kennengelernt. Mhm. Und hat während der Schwangerschaft eine Blutvergiftung bekommen. Mhm. Da musste ich auch gestern bei der Anruferin dran denken, mit dieser Blutvergiftung, wo sie nicht wussten, wo die herkommt. Mhm. Und du auch nochmal mit der Katze nachgefragt hast. Mhm. Und meine Mutter hat da nur so ein bisschen Erkältung wohl gehabt, sagte sie. Sie hat auch keine Medikamente genommen. Ich habe es aber voll abbekommen. Ich vermute im Nachhinein, dass sie so im sechsten Monat schwanger war, weil meine Augen total angegriffen worden sind dadurch. Aha. Und das heißt, du bist mit einer Sehbehinderung auf die Welt gekommen? Absolut, genau. Mit einer starken Sehbehinderung. Und zwar einmal, was jetzt... von außen immer, was es mein Leben schon von Kindesbeinen an schwierig gemacht hat, war halt der Astigmatismus, also Schielen, war natürlich eine Clarence und Tralala hat man natürlich sich immer anhören müssen und ich durfte ja nie ferngucken, daher wusste ich noch nicht mal, wer Clarence ist. Was konntest oder kannst du denn überhaupt sehen? Also ich bin zur Welt gekommen mit dem Schielen, das hat mir aber nicht, also außer die Hänselei nicht so viel ausgemacht, also mein rechtes, also ich habe Narben auf der Netzhaut gehabt, vernarbte Netzhaut durch diese Toxoplasmose. Mhm. Und mein rechtes Auge ist eigentlich von Geburt an, kannst du vergessen, sage ich mal, das hat ein paar Prozent Sehkraft, 3, 4, 5. Und mein linkes Auge, damit habe ich alles gemacht. Das hat so 18%. Ist das bis heute so? Nein. Ich habe natürlich angerufen, weil das mein ganzes Leben leider begleitet und weil es heute anders aussieht. Du fragst jetzt auch gleich sofort, wie es heute aussieht. Sage ich aber noch nicht sofort. sondern erstmal war dann die Zwischenstation, ich habe mit 4 eine Brille gekriegt und ich sage jetzt nochmal 1, weil ich weiß nicht, ob du vielleicht auch Kontaktlinsen trägst, weiß ich nicht. Nee. Aber vielleicht kennst du auch jemanden, der eine Brille hat. Ich hatte mit 4 meine erste Brille und natürlich mit Gläsern, früher hatte man ja noch Gläser, 13 und 8 Dioptrien. Oh ja. Das, da kann man sich schon was vorstellen. Das kann man sich vorstellen, ja. Genau, so habe aber alles gemacht und wusste selber übrigens auch gar nicht so richtig, wie, ich sag jetzt mal, heute würde ich nicht mehr sagen, wie blind ich war. Das bin ich nämlich leider jetzt. Damals habe ich aber gar nicht gewusst, wie kurzsichtig ich eigentlich bin, weil ich habe halt meine Brille gehabt und alle haben immer gedacht, ja, jetzt hat sie ihre Brille auf der Nase. Pff, denkt man ja dann immer, ne? Aber du hast natürlich, also ich hatte mit Brille 18 und 5%. Ja. Ne? Also es hat sich dann im Laufe deiner Jugendzeit und des jungen Erwachsenseins peu à peu verschlechtert? Nein, hat sich nicht. Das ist stabil geblieben. Die Angst war schon da, also als Kind natürlich nicht, aber ich hatte dann im jugendlichen Alter Angst, habe es aber eigentlich immer so hingenommen und habe dann nach der Schule sogar, ich wollte Fotografin werden. Oh, ne? Das hätte ich gewagt. Ja, und da hatte ich auch ein einstündiges Vorstellungsgespräch, bis dann irgendwann die Dame, die war sehr nett, fragte, warum ich denn eine Brille hätte und wie viel Sehkraft ich hätte. Und die war sehr nett und hat gesagt, sie würde gerne, hätte gerne mich als Auszubildende genommen, aber die Sehkraft von Fotografen leidet im Laufe der Berufsjahre und da brauchen sie jemanden, der voll durchstarten kann. Was hast du denn dann beruflich gemacht? Ich habe dann eine Umschulung bekommen von der Arbeitsagentur irgendwann und habe eine Schneiderlehre im Handwerk. Absurd, ne? Da muss man ja auch gut gucken können. Das ist total absurd. Das war echt ein Schildbürgerstreich. Und dann habe ich nach einem Jahr konnte ich dann tatsächlich etwas schlechter gucken. Minimal, aber natürlich nur. Ich meine, ich konnte auch nie einfädeln. Ich habe immer eine Freundin gehabt, meine Einfädlerin. In der Faden musste ich immer Uli rufen, dann ist sie gekommen und hat für mich eingefädelt. Und egal. In welchem Alter wurde es schlechter? Genau, jetzt mach ich mal den nächsten Sprung. Mit 29 habe ich dann, was total bekloppt ist, meinen ersten grauen Star bekommen. Und zwar an meinem linken Auge, an meinem Hauptauge, mit dem ich alles gemacht habe. Und erst da habe ich eigentlich begriffen, wirklich mit 29, wie schlecht ich gucken kann. Damals habe ich studiert und hatte damals gerade 5 Studiengänge gleichzeitig. Also ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Achso, ich habe, was du gefragt hast, Berufsbild. Ja, nach allem hin und her Sozialpädagogik, weil ich überlegt habe, wo musste wenig gucken und so. Ja. Und habe dann aber das Grundstudium mit 1 gemacht und dann konnte man wechseln auf nicht auf Lehramt, auf Psychologie. Und dann musste ich da aber noch ein Hauptstudium, hatte ich dann halt Germanistik und Erziehungswissenschaften und Psychologie und dann noch Sozialpädagogik noch dabei. Und genau, nach einem Jahr dann, da war ich dann in der Germanistik und in der Psychologie, hatte ich gerade die 2 Semester hinter mir und dann sprach mich der Sozialprof an, oh, den habe ich so geliebt, Sozialpsychologie, total toll, ob ich mir vorstellen könnte, eine Hiwi-Stelle ab nächsten Semester zu haben. Und das ist echt phänomenal im 3. Semester. Und dann habe ich irgendwann meinen Prof nicht mehr erkennen können. Mein Lieblingsprof, ich denke, was ist denn los? Und dann bin ich zur Augenärztin, und dann grauer Star. Und dann ging das aber alles ganz schnell. Ich war innerhalb von 2 Wochen in der Klinik oder noch nicht mal, weil der grüne Star schon sichtbar war. Also ich war kurz vor knapp, mein Augenlicht zu verlieren. Ja, jetzt wollen wir mal einen kleinen Schlenker machen zur Jetztzeit. Das ist gut gegangen. Da warst du 30 Jahre alt, jetzt bist du 50 Jahre alt. Genau. Und du hast gerade zwischendurch gesagt, heute bist du blind. Ja, genau, das muss ich dann aber sagen. Ich habe dann eine Linse implantiert bekommen damals, ein Linsenimplantat bekommen, so. Und dann dann habe ich auch einen Schwerbehindertenausweis beantragt, da wusste ich dann, wie schlecht ich gucken kann. Genau. Und dann habe ich vor dreieinhalb Jahren, von jetzt auf gleich mit meinem Hauptauge, ich habe uns alles gemacht, zu Ende studiert, ich bin sogar Fahrrad gefahren, alles halt, alles ein bisschen anstrengender, aber immer alles gemacht. Und dann mit 47 hat es mich, 46,5 hat es mich aus dem Latschen gehauen. Da habe ich noch gearbeitet und mich von meiner Klientin verabschiedet. Wir waren noch auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken. Das war unser letzter Termin vor Weihnachten. Und ich stehe draußen auf der Straße und sehe gegenüber dieses große Schild. 4 große Buchstaben fängt mit R an. Ja. Ich wusste, was da steht und ich konnte es nicht mehr lesen. So, das heißt, du bist heute komplett erblindet. Jetzt habe ich das Auge verloren. Mhm. Das, was mein Hauptauge war. Und jetzt habe ich nur noch die 3. Das heißt, letztendlich ist ein Tier daran schuld, in Anführungszeichen schuld. Das Tier kann ja nichts dafür. Also wenn man es genau nimmt, schon. Also das passt jetzt zu dem Thema. Also natürlich, klar. Ich würde nicht sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Tier ist schuld. Aber aber ein Tier hat das verursacht, ganz klar verursacht, dass du dein ganzes Leben lang die Probleme damit hattest und jetzt eben dein Augenlicht verloren hast. Man sagt natürlich zu Recht, das Tier ist nicht schuld daran. Hat das trotzdem deine Einstellung zu Tieren geprägt, dieses Wissen? Dass du das fragst. Ich habe keine Katze, ich habe auch keinen Hund. Ich habe übrigens noch nie ein Haustier gehabt. Als Kind durfte ich nicht und als du gefragt hast, hier mit den 6 Hunden auf 60 Quadratmeter, ich habe gut 50 Quadratmeter. Für mich wäre das sogar für einen Hund zu klein, also vom Gefühl. Ne? Aber wär's für dich sogar... Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, wäre es aufgrund dieser Erfahrung vielleicht sogar, dass du so eine Art Antipathie hast gegen Katzen zum Beispiel, weil eine Katze das verursacht hat? Nee, ich habe keine Katzen, aber ich hatte Freundinnen mit Katzen. Ich habe auch Klienten schon gehabt mit Katzen. Ich mag auch, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Katzen doof finde. Ich finde die sogar von ihrer Art, also die sind so eigenständig und die sind auch beleidigt und gucken einen dann mit dem Arsch nicht an, wenn sie und so. Die mag ich eigentlich fast lieber als Hunde. Hunde sind so bestechlich. Aber wenn ich mir ein Tier anschaffen würde, jetzt wäre es ja fast eher ein Blindenhund, sagen ganz viele. Ja, ne? Warum schaffst du dir nicht einen Blindenhund an? Das ist ja auch eine kuriose Geschichte, die du uns da erzählst. So um die Ecke hätte ich das gar nicht mehr denken können, dass es solche Zusammenhänge auch gibt. Christina. Heutzutage ist das, glaube ich, auch ein bisschen anders, wenn das in der Schwangerschaft. Ich glaube, vorher wird inzwischen auch geimpft gegen Toxoplasmose in der Schwangerschaft, glaube ich. Ne? Damals wusste man davon nichts. In den Zeiten, ja. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast, Christina. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir und ich dir auch noch eine wunderschöne Nacht. Dankeschön. Und ganz, ganz viele weitere fortlaufende Sendungen, bitte. Dankeschön. Sehr, sehr gerne, meinerseits. Ciao. Christina, alles Gute. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Ergül ist hier. Ergül ist 35. Hallo? Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ergül. Erst einmal möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ich beim ersten Mal direkt durchgekommen bin. Super, ja. Freue ich mich auch für dich. Du bist ein toller Typ. Du bist ein toller Typ, ich höre dich super, super gerne. Ja. Dankeschön. Und heutige Thema, weiß ich nicht, ich hoffe, das passt heute zu dem Thema. Ja. Ich bin in einem Schlachtbetrieb tätig. Ah, da habe ich gerade aufgerufen, wer in einem Schlachtbetrieb genau, genau. Aber ich bin nicht direkt der Zerleger, sondern ich bin Fahrer, ja, in so einem Schweinebetrieb und ich bin muslimischer Glaube. Ja. Ja. Und das geht ja nur um, es werden nur Schweine dort geschlachtet. Nur Schweine. Und nur du bist, Schweine. Und du bist Moslem. Ich bin Moslem, genau. Ja. Wie empfindest du das? Was du da mitbekommst? Domian, es war folgendes. Ich habe 11 Jahre lang in der Spedition gearbeitet. Mhm. Ja, nur in der Nachtschicht. Und da hat mich ein sehr, sehr guter Kollege damals überredet, mach den LKW-Führerschein, mach einen LKW-Führerschein. Mhm. Gut, habe ich aus meiner eigenen Tasche 5.000 Euro bezahlt, habe den LKW-Führerschein gemacht. Ja. Und dann eigentlich, da werden viele Kraftfahrer mir recht geben, habe ich einen Job gefunden. Es war ein Traum. Ein Sechser im Lotto wäre nichts dagegen. Ich habe in der Firma Haribo den Werksverkehr gemacht. Mhm. Einen sauberen Job, tipptopp, super Leute, ja. Mhm. Leider ist mein Unternehmer pleite gegangen. Mhm. So, und ich bin aber einer, der eigentlich seit 16, 17 Jahren durchweg arbeitet. Ich war noch nie arbeitslos, vielleicht mal für ein paar Tage, aber immer wieder gearbeitet habe. Ja, dann kam in der Zeitung so ein Inserat, habe ich gesagt, gut, bewerbst du dich mal da, vielleicht nehmen die dich an. Mhm. Bewerbung abgeschickt, sofort, also keine 2 Stunden später hatte ich schon einen Arbeitsvertrag vorliegen. Gut, und ich wusste ja nicht mal, wo ich mich hingeworben habe. Da stand nur Fleischgroßhandel, Suchtfahrer. Okay, alles klar. Hab ich den Job angenommen. Domian, es war am Anfang war es eine Überwindung. Was genau, beschreib das mal, was genau du da machen musstest und musst. Also ich muss eigentlich nur fahren. Also ich, was fährst du? Fährst du lebende Schweine? Oder was fährst du? Nee, um Gottes Willen, schon zerlegte Schweine. Du fährst, genau. Also du transportierst Schweine. Die zerlegten Schweine vom Schlachthof irgendwo hin dann zu... Genau, zu den Kunden. Zu den Kunden, ja. Genau, und am Anfang gerade ich so noch grün hinter den Ohren, ja, wusste nicht, wie man die Sachen sichern sollte oder was weiß ich was, ja. Hast du denn direkt mit den geschlachteten Tieren auch zu tun oder macht das jemand anders, das Einladen? Nee, Gott sei Dank nicht. Ja, am Anfang schon. Am Anfang hatte ich auch schon damit zu tun. Nur jetzt sind wir von einem alten Betrieb, das war ein sehr, sehr kleiner Betrieb, in so einen größeren Betrieb umgezogen. Mhm. Und da habe ich eigentlich nichts mehr am Hut. Also, großartig, ja. Die laden das voll und du fährst los. Genau, so ungefähr. Wenn du jetzt so eng in diesem Betrieb da arbeitest, gehst du doch bestimmt auch schon mal in die Räumlichkeiten, wo die Tiere geschlachtet werden. Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist bei uns, wir kriegen keine lebenden Tiere. Wir kriegen von Großhändlern sattelzugweise die halben Schweine geliefert. Ach so. Und dann geht's von so einer Hakenbahn in so eine große Halle und da werden sie dann zerlegt. Also ich weiß nicht, ich könnte mir das glaube ich nicht antun für mich selber, weil ob es Schwein ist oder Rind ist oder Kalb ist, was weiß ich was, sind immer noch Tiere. Ich könnte es nicht ansehen. Also. Aber in dieser Halle, wo die zerlegt werden, da warst du schon drin. Ja, dann ab und zu muss ich dann da reingehen und mal nachfragen, wie lange dann meine Ware noch dauert. Beschreib das doch mal, wie das da zugeht und wie das da aussieht, wie es da riecht zum Beispiel. Fließbandarbeit. Ist Akkordarbeit. Ist nichts weiter als Akkordarbeit. Die Jungs stehen dann da, weiß ich nicht, 8 bis 10 Stunden und es wird nur nur abgefertigt. Wie riecht es in der Halle? Oh, übel. Wonach? Beschreib mal. Wonach riecht es? Die Halle, die Halle geht noch, aber wenn zum Beispiel solche, wie ich es damals gemacht habe, in den Sattelzügen die Schweine abgeholt habe und dann bei uns in den Betrieb gebracht habe und dann die Türen aufgemacht habe, der Gestank, was kann ich dir dazu sagen? Da gibt es keine Beschreibung. Aber ja, du hast ja nie lebende Schweine transportiert, halte ich nochmal fest. Gott sei Dank nicht. Ja. Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich könnte es, glaube ich, auch nicht. Nur ist ja Schweinefleisch für euch Moslems tabu. Genau. Ist das für dich jetzt besonders ekelhaft, das zu sehen, dass da Schweine zerlegt werden? Herr Domia, das habe ich auch vorhin deiner Kollegin gesagt. In meinem Glauben steht nicht, dass ich kein Geld verdienen darf. Ja. Ich verstehe. Ich habe zu Hause eine Familie, zwei kleine Kinder, einmal 9, einmal 3. Die Ansprüche sind, es ist nicht leicht heutzutage, ja, über die Runden zu kommen. Und letztendlich hast du ja recht, es sieht gleichermaßen aus, ob da nun Rinder zerlegt werden oder ob da Schweine zerlegt werden. Ein schöner Anblick ist es nie. Natürlich, aber für uns Moslems, sagen wir mal, wenn ich jetzt mal ab und zu mal einen halben Kalb abhole oder einen halben Rind abhole, dann denke ich, ja gut, ist ja noch Rindfleisch, geht ja noch. Aber dann, wenn dann die Schweine dann da rumhängen, ja, dann ist das schon manchmal eine Überwindung. Und wie ich schon sagte, am Anfang sind mir teilweise auch die, weil mir hat keiner gesagt, wir haben in den Sattelzügen so spezielle Hakenbahnen, die man absichern muss. Mir hat keiner damals gesagt, dass man die zumachen muss, also absichern muss. Ich fahre los, komme beim Kunden an, mach die Türen auf, auf einmal kommen mir 50, 60, 70 Schweine entgegen, ja, und liegen dann auf der Straße, ja. Also es war manchmal ziemlich Überwindung. Als das damals passiert ist, als die Schweine auf der Straße lagen, was wurde da mit den Schweinen gemacht? Was wurde damit gemacht? Ich habe die wieder eingeladen in dem LKW, in den Sattelzug. Obwohl die auf der Straße lagen? Die lagen, ich sag mal so, die lagen an so einem, in so einem Betrieb, da wo eigentlich die Hygieneordnung sehr, sehr hoch sind. Und natürlich liegen die immer noch lagen die auf den Boden. Aber dann werden, wie die das dann weiterverarbeiten, damit, das weiß ich nicht. Ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, die haben das und das gemacht, das weiß ich nicht. Die Männer, das sind ja deine Kollegen, die den ganzen Tag die Schweine zerlegen, schneiden. Das ist ja ein extrem harter und krasser Job. Ist wirklich so, ja. Was sagen die, wenn ihr unter Kollegen so redet? Wie denken die über ihre Arbeit? Das ist genau das Denken, was ich auch habe. Die sagen auch, wir haben zu Hause Familien, es sind teilweise sehr, sehr viele, die aus dem Ausland hier kommen, gerade über den Grenzen jetzt momentan. Ja, dann kommen die hier hin, dann werden die hier in so kleinen Zeitarbeitsfirmen vermittelt, kommen dann hier hin. Ja, natürlich, wenn die in Rumänien oder Bulgarien oder was weiß ich wo 400, 500, 600 Euro verdienen, wenn es überhaupt ist, und kommen dann hier und dann haben dann, weiß ich nicht, 1.000 oder 1.100, ist das für die sehr, sehr viel Geld. Natürlich, ja. Und viele von denen können auch kein Deutsch, sagen wir es mal so. Der große Kontakt ist nicht da mit den Leuten. Ja, also mit ein paar Festangestellten in dem Betrieb ist schon Kontakt da, aber mit den Mitarbeitern ist kein Kontakt. Weißt du, also die jetzt, die keine Moslems sind, ob die noch Fleisch und Wurst essen, nach dem, was sie den ganzen Tag da machen? Also, nehme ich mal an, weil das einzig, ich weiß ja nicht, ob man es jetzt Gute nennen soll oder nicht, aber das ist ja schon gut. Einmal die Woche haben die ganzen Zerleger, egal ob es jetzt von der Zeitarbeit ist oder ob die Festangestellten sind, ja, haben die ein Anrecht auf 2 Kilo Fleisch. Also, ja. Ja, und die Leute natürlich, die gehen dann mit ihren Tüten nach Hause, die freuen sich dann, ist klar. Und wer isst nicht gerne Fleisch, ja? Naja, es gibt viele, die das nicht mehr so gerne essen. Ja, natürlich. Und wenn man draußen zum Supermarkt geht und mal guckt, was die Kilopreise mittlerweile sind, dann sind die Jungs bestimmt froh, dass 2 Kilo Fleisch umsonst nach Hause nehmen. Ja, das glaube ich auch. Ergül, ich danke dir, dass du angerufen hast und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in deinen Beruf. Dankeschön. Und Domian, darf ich ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift, okay? Super, ich danke dir. Alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, tschüss, ciao. Und schon geht's weiter mit der Lisa. Lisa ist 31. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lisa. Du hast dich auch zum Thema Tiere gemeldet. Warum? Ja, also, ich wollte mal eine Lanze brechen für die Wissenschaftler. Für die Wissenschaftler? Ich bin nämlich Biologe. Und, jetzt ist die Leitung weg. Ich habe soweit verstanden, dass sie gesagt hat, sie ist Wissenschaftlerin. Das ist natürlich ganz interessant. Sicherlich werden die Kollegen versuchen, sie nochmal zu holen. Machen wir inzwischen mal weiter mit der Babette. Und Babette ist 47. Guten Morgen, Babette. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Babette. Guten Morgen, Jürgen. Entschuldigung. Nein, das ist schon in Ordnung. Das ist schon okay. Du hast dich auch zum Thema Tiere gemeldet. Genau, ich habe mich zum Thema Tiere gemeldet. Es geht mir um unsere Tiere, die auf den Tellern liegen. Die sogenannten Nutztiere, was ja keine Nutztiere sind, weil es geht ja meistens nur um Hund und Katze und Maus. Aber nicht um die Schweine, um die Kühe, um die Kälber. Was die von Leid ertragen müssen auf den Tiertransporten und wie mein Vorredner ja schon sagte, ne, in den Schlachthöfen, der ja nicht gucken kann, aber essen will. Und wenn die Schlachthöfe halt Glaswände hätten, würde, glaube ich, kaum jemand noch Fleisch essen. Ich glaube, wenn die Glaswände hätten oder wenn so jeden genau, Tag... Genau, wenn die Schlachthöfe Glaswände hätten, würde keiner Fleisch essen, weil dann würden wir alle sehen. Ja, oder wenn es jeden Tag irgendwo in einem Fernsehkanal übertragen würde, wie das gemacht wird, wäre der Fleischkonsum extrem niedriger als heute. Wesentlich. Höre ich daraus, dass du Vegetarierin bist? Veganerin sogar. Genau, weil ich auch keine Milchprodukte esse, weil es ist gleich jetzt wegen der Milchkühe, ne, weil die haben das gleiche Leid wie die anderen Tiere auch. Ne, sie müssen ja nur kalben wegen unserer Milch, dass wir Milch trinken. Und was da drin ist, davon will ich gar nicht sprechen in der Milch, da wird immer noch schlecht. Das ist obendrein noch ungesund. So, dann geht es ja noch um diese Tiere, die transportiert werden. Zum Beispiel die Pferde von Weißrussland nach Sardinien, die 5 Tage unterwegs sind. Ganz schlimm. Von Spanien. Ganz schlimm, habe ich auch im Fernsehen gesehen. Griechenland, genau, 4 Tage. Bullen von Deutschland in den Libanon müssen 8 Tage. Aus religiösen Gründen. Das muss man mal festhalten, das habe ich auch gesehen. Ja? Dass Bullen von Deutschland in den Libanon verfrachtet werden unter schrecklichsten Bedingungen. Genau. Per Schiff, um dort dann geschlachtet zu werden. Das ist unglaublich. Weil ja die Schächten wollen dort, ne? Weil sie sind ja Moslems, die Schächten ja, wollen die Tiere ausbluten lassen und wirklich unter katastrophalen Umständen. Also die haben ja auch kein Tageslicht, sind dann unter Deck dann auf dem Schiff, ne? Es stinkt bestialisch nach Ammoniak. Viele sterben dabei, sind verletzt. Ne? Die Tiere werden da dann geschächtet und was wird das Fleisch dann, das weiß ich nicht mehr genau, wird das Fleisch dann im Libanon verkauft? Gegessen. Genau. Die essen das da und wollen das dann, deswegen mit den Schweinen, die wollen ja die Schweine nicht, ne? Weil es ja angeblich dreckig ist, was ja nicht stimmt. Weil ein Schwein ist sehr sauber, man lässt es ja nur nicht leben, weil es nicht leben darf, wie es leben möchte, ne? Dann haben wir ja die ganzen Sachen mit diesen Transporten, mit den Ladeebenen, nennen die Animals Angels das ja, die sich für die Tiertransporte ja schon ewig einsetzen, beziehungsweise für die Tiere und gegen die Tiertransporte. Ne? Finde ich übrigens, muss ich mal sagen, eine ganz ehrenwerte und tolle Aktivität. Die Leute, die sich gegen diese Tiertransporte aussprechen und auch dagegen etwas unternehmen, das ist so schlimm und so Lebewesen verachtend, was da passiert, dass man sich als Mensch schämen muss, was wir Menschen den Tieren antun. Genau, das ist auch richtig so. Und dann ist es ja auch, dass Sie den schönen Satz geschrieben haben, wir vertreten die Überzeugung, dass das Eintreten für Tiere als Mitgeschöpfe den gleichen Stellenwert besitzt wie der Kampf für Menschenrechte. Du bist engagiert, das merke ich. Seit wann bist du so engagiert in diese Richtung? Ungefähr, also Vegetarierin bin ich ja damals geworden, vor 13, 14 Jahren, so in dem Dreh, weil ich noch vor einer Kuhweide stand und habe die Kälbchen gesehen und die Kühe, also Mutter, Kind, und habe mir gedacht, naja, du kannst deiner Mutter nicht das Kind wegessen, das funktioniert nicht. Weil dann, es kommt ja ein Bewusstsein, ist ja wie eine Gardine, kommt ja eine Gardine, öffnet die nächste, und das Bewusstsein wird immer tiefer und man sollte sich wirklich mal Gedanken machen, was man auf dem Teller hat und was die Tiere vorher für ein Leid ertragen mussten und nicht nur das, was wir auch der Umwelt antun. Mit der ganzen Massentierhaltung, wir verseuchen die Umwelt, wir verbrauchen Wasser, die Ressourcen. Wir verpesten die Luft. Genau, alles. Ganz schlimm, ganz Methan, furchtbar. Alles. Dennoch die Frage, wenn du die Chance hättest, und die Chance hat man ja unter Umständen auch, dass du von einem Hof einkaufen könntest, wo wirklich sehr tiergerecht mit den Tieren umgegangen wird, könntest du dann Fleisch essen? Nein. Warum nicht? Nee, weil ich generell nicht fürs Töten bin. Weder für Mensch noch Tier noch sonst irgendwas. Das sind für mich gleichwertige Lebewesen, die auf Augenhöhe sind. Und das ist für mich, das würde nicht gehen. Das finde ich nicht. Ich möchte, dass alle leben, weil ich tue keinem was und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand wegen mir leidet. Kannst du guten Gewissens einen Waldspaziergang machen? Ich kann guten Gewissens einen Waldspaziergang machen, auch wenn ich dann kleine Tiere tot sehe. Genau, das ist ja das Ding. Ein Waldspaziergang bringt so und so viel Todesopfer mit sich, wenn man die kleinen Tiere tötet. Ja. Wenn man mit dem Auto fährt im Sommer, was da vorne für ein Pelz von Insekten geklebt. Mhm. Also genau. Das, ganz perfekt kann man sich nicht verhalten. Nein, das geht nicht. Also man kann aber eine riesengroße Schadensbegrenzung machen und das versucht man eben, indem man auch umdenkt, ne, dass es bewusst sich macht, auch wenn man einkauft, zum Beispiel Leder oder auch mit der Seide die Seidenraupen. Alles, was, ne, Gelatine im Kuchen, in den Weinen, die Gummibärchen und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Dinge, wo man dann drüber nachdenkt, die einem dann kommen, wo man sagt, das will ich alles nicht, ich möchte es nicht haben. Das Dumme ist nur, wenn man da darauf achtet und das genau im Blick hat, kann man nicht so günstig leben, als würde man zu Aldi einkaufen gehen oder in irgendeinen anderen Supermarkt. Es ist halt teuer, vegan zu leben oder Vegetarier zu sein. Eigentlich nicht. Oder Bioprodukte zu nehmen, na klar. Geh mal in den Bioladen, was du da für 30 Euro kriegst, und geh mal in einen normalen Supermarkt. Das ist wohl richtig, aber man isst ja auch anders. Man isst ja viel bewusster, man isst ja auch viel weniger. Ja, aber sag mal dem Bauarbeiter, der 10 Stunden an der Straße arbeitet. Ja, weil er sich auch nicht richtig ernährt. Und das ist ja eben, das Fleisch und die Milchprodukte sind im Grunde auch sehr ungesund. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Und es werden ja im Jahr in Deutschland 56 Millionen Schweine geschlachtet, 3,5 Millionen Rinder, 600 Millionen Hühner. Und vor allen Dingen auch nicht getötet, dass sie sofort tot sind, weil vor der BSE-Krise, ne, oder BSE-Krankheit, da hatten die noch diesen Rückenmarkszerstörer eingesetzt, da waren die Tiere wirklich hundertprozentig tot. Aber danach, nach der BSE, ne, kamen diese Bolzen und diese Hohlmesser. Und das wird dann dieses Hohlmesser am Hals durchgeschnitten und dann egal ob Rind, ne, ist die Betäubung auch unzureichend. Manchmal und dann kommt dieser Stecher und jeder hat nur 2,5 Sekunden, also der Stecher hat 2,5 Sekunden für diese Tierzeit und dann schweben in einer Stunde 1500 Schweine an ihm vorbei. Es gibt ja Filme von Peter, wo die Tiere dann noch leben, während die dann zerlegt werden. Und das ist ganz, genau, ganz schön. Nicht nur zerlegt, die kommen ja dann in dieses Brühwasser, bevor sie tot sind. Also ich hoffe, ihr habt alle schon Armbrot gegessen, wenn wir das alles und jetzt ich hoffe ja, alle rein pflanzlich. Liebe Babette, danke für deinen engagierten Anruf. Ja, gerne. Dass du uns darauf hingewiesen hast. Ich finde, man soll das nicht ideologisch sehen, aber man soll immer wieder darauf hinweisen und die Leute sensibilisieren für all das Leid, was hier an Tieren angetan wird. Das finde ich auch. Liebe Babette, ruhig mal drüber nachdenken. Alles Gute, danke für den Anruf. Ich danke auch. Tschüss. Alles Gute, schönen Abend noch. Danke, tschüss. So, neuer Versuch mit unserer Lisa von gerade. Hallo Lisa. Hallo Domian. So, jetzt hoffe ich, dass die Leitung stabil ist. Ja, ich auch. Was ich verstanden habe, du bist Naturwissenschaftlerin. Genau, ich bin Biologin und arbeite in der medizinischen Forschung. Ah. Und wie ja bestimmt viele wissen, werden da auch Tierversuche gemacht. Das heißt, du unternimmst selbst persönlich Tierversuche. Genau, da wollte ich einfach mal ein bisschen von erzählen, um auch mal mit den Vorurteilen aufzuräumen. Finde ich völlig interessant und völlig in Ordnung. Nur vielleicht kurz noch ein paar Sachfragen. Mit welchen Tieren machst du Versuche? Mit Mäusen mache ich hauptsächlich. Ausschließlich mit Mäusen, ja. Ja. Nun gibt es ja viele Tierschützer, die springen dir ins Gesicht. Und die sagen, wie kann man die Tiere so quälen? Was spricht für, aus wissenschaftlicher Sicht, aus deiner Sicht, was spricht für Tierversuche? Also ganz besonders, dass wir Medikamente brauchen. Wir brauchen Impfungen, wir brauchen neue Antibiotika, weil immer mehr Resistenzen auftreten. Mit diesen Krankenhauskeimen beispielsweise, da wird ja fieberhaft geforscht. Und es ist einfach so, dass die Bevölkerungspyramide sich in Zukunft so weiterentwickelt, dass es auch immer viel mehr alte Menschen geben wird, die natürlich bis ins hohe Alter auch fit bleiben wollen und sein wollen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, an dem ich forsche, Alzheimer-Forschung beispielsweise. Dass man eben bis ins hohe Alter fit bleibt. Und dafür sind eben Tierversuche nötig. Absolut nötig? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon auch vom Gesetzgeber her die Vorgabe, dass wir möglichst viel auf Zellkulturversuche übersetzen sollen. Also möglichst viel, möglichst wenig, wir müssen möglichst wenig Tiere verbrauchen natürlich, aber es gibt natürlich auch Fragestellungen, da kommt man einfach in der Zellkultur nicht weiter. Da muss man dann gucken, wie wirkt zum Beispiel ein Medikament im Organismus. Mhm. Und Mäuse sind ja auch Säugetiere und haben somit doch schon relativ viele Parallelen zu Menschen. Und deswegen macht man da eben die Grundlagenforschung, besonders was Medikamente angeht. Nun ist diese Diskussion natürlich auch hoch ideologisiert, das Thema Tierversuche. Und wenn du allein so ein Vokabular benutzt wie gerade, man verbraucht Tiere, da zuckt natürlich der Tierschützer schon zusammen. Ja, sicher, klar. Wie sieht es mit deinem Respekt vor Tieren aus? Ich habe schon sehr hohen Respekt. Ich mag Tiere auch sehr gern. Ich esse zum Beispiel auch wenig Fleisch und wie die Anruferin gerade bin ich auch absolut gegen Tiertransporte, gegen die Massentierhaltung, versuche möglichst wenig Fleisch und wenn dann eben Fleisch von Tieren zu essen, die ein gutes Leben hatten, in Anführungsstrichen. Und wir als Wissenschaftler haben ja auch die Vorgabe, den Tieren ein möglichst gutes Leben zu bescheren. Mhm. Und als Beispiel nenne ich da immer ganz gerne was ich mal im Fernsehen gesehen habe. Da ging es um einen Hasen, der wurde bei einer Familie im Garten gehalten und hat da eigentlich ganz gut gelebt und wurde dann von einem Hund angegriffen. Haben die dann im Fernsehen gezeigt, ein riesiges Loch im Nacken, wo man wirklich bis auf den Knochen sehen konnte und der Hase lag nur noch apathisch da und die haben wirklich 2-3 Tage beim Tierarzt versucht, den zusammenzuflicken. Mhm. Das ist absolute Tierquälerei und auch bei in der Stadtwohnung guckt keiner nach, ob zum Beispiel das Kaninchen oder das Meerschweinchen in seinem Käfig auch genug Platz hat und ob das auch richtig ernährt wird und so. Hast du völlig recht, hast du völlig. Aber es gibt natürlich das ist alles vorgegeben bei uns. Ja, das glaube ich, das will ich glauben. Mhm. Aber dennoch gibt es ja auch so heimlich gedrehte Filme von Tierschutzorganisationen. Ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland gemacht wurde oder im Ausland, wo man auch wirklich grauenerregende Bilder sieht, wie man mit Affen Versuche macht. Schimpansen. Das ist auch so eine Sache. Also es wird immer, wenn es in den Medien ist, von Affen geredet, von Hunden geredet, von Katzen geredet und man sieht dann auch immer natürlich diese grauenerregenden Bilder. Erstmal dazu, das Wichtigste, das sind insgesamt diese gesamten Tiere, also höheren Wirbeltiere wie Affen, Katzen, Hunde, insgesamt 0,6% der Versuchstiere, die benutzt werden. 92% sind Ratten und Mäuse. Mhm. Ich bin da nun wirklich ein absoluter Laie auf dem Gebiet und bin da auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich alle gute Medikamente haben und sind auch Nutznießer von Medikamenten, die an Tieren ausprobiert wurden. Andererseits tut es einem dann auch leid. Daher meine Frage, du hast es gerade schon relativ gut angedeutet, finde ich, aber ich frage es trotzdem nochmal. Ist es denn vielleicht absehbar, dass die Wissenschaft sich so entwickelt, dass wir irgendwann wirklich gänzlich auf Tierversuche verzichten können und genauso einen wissenschaftlichen Fortschritt hinbekommen? Oh, gänzlich. Also gänzlich wird noch, glaube ich, 50 bis 100 Jahre mindestens dauern. Also ich denke eher 100, falls wir überhaupt mal so weit kommen. Weil die ganzen Organe sind so komplex und es wird jetzt schon zum Beispiel weitergegangen, dass man nicht mehr nur Zellkulturen hat, sondern es werden teilweise auch schon Organe, wie beispielsweise die Haut in all ihren Schichten, die ist ja auch sehr komplex aufgebaut, gezüchtet, um dann eben an dieser Haut Tests durchzuführen, um dann nicht mehr irgendeinem Tier irgendwas auf die Haut schmieren zu müssen. Das wird natürlich gemacht und da wird auch weiter geforscht und möglichst wenig eben an die Tiere herangetragen. Was ich schon verstehen kann, ist, dass man natürlich auch ausprobieren muss, man kann das nicht nur auf eine begrenzte Zellstruktur begrenzen, sondern man muss sehen, wie das im gesamten Organismus wirkt, ein Medikament. Ja, genau. Mhm. Und somit findet man manchmal sogar auch neue Wirkungsweisen von Medikamenten raus. Also was zum Beispiel interessant ist, was in der Alzheimer-Forschung wahrscheinlich auch rausgekommen ist, zusätzlich das Ibuprofen, das ja viele Rheuma-Patienten nehmen, auch gegen Alzheimer wirkt. Ach. Und also wirkt in Anführungsstrichen. Es wurde halt herausgefunden, dass Menschen, die Ibuprofen nehmen wegen Rheuma, dass die zu einem gewissen Prozentsatz sehr viel weniger Alzheimer entwickeln als Menschen, die kein Ibuprofen nehmen ihr ganzes Leben. Und so ist es eben auch bei Tierversuchen, dass manchmal parallel dann eben noch herausgefunden wird, ach, das Medikament, das wir eigentlich gegen, weiß ich nicht, Hautkrebs oder so entwickelt hatten, das hilft auf einmal gegen Leberkrebs oder sowas. Wie sensibilisiert seid ihr bei den Versuchen, bei den Experimenten, was das Leid der Tiere anbelangt? Also das ist eine sehr persönliche Sache. Klar haben wir unsere Vorgaben, aber wenn ein Wissenschaftler da alleine in der Tierversuchsanlage steht und was seinen Tieren macht, steht oft keiner dahinter und guckt, muss man schon sagen. Das heißt, das ist eine sehr persönliche Sache. Das heißt, du sagst, man kann auch Versuche an Tieren machen auf einer Ebene, dass das Tier gar nicht so sehr leidet. Ja. Und das liegt im Ermessen des Wissenschaftlers, das so vorsichtig zu machen. Aber es gibt auch Wissenschaftler, denen das shit egal ist und die pappen dann irgendwelche Medikamente in das Tier rein und denen ist egal, ob das nur sehr leidet, das Tier. Ja, egal, weiß ich jetzt nicht. Also es ist halt eine sehr persönliche Sache, aber wir haben ja schon unsere gesetzlichen Vorgaben und es müssen Anträge gestellt werden. Es muss ganz genau beschrieben werden, was man mit den Tieren machen will und welche Medikamente man denen gibt und so. Und klar, es ist für mich auch schwierig, wenn ich dann jetzt einer Maus quasi künstlich Multiple Sklerose verpasse mit einer Spritze, dann sehe, wie die dann Tage und Tage immer schlechter laufen kann. Aber der Sinn ist ja, dass wir gucken wollen, das Medikament, was wir denn geben, ob das dann wirkt und ob das eben diese Multiple Sklerose in dem Fall wieder heilen kann. Es ist wirklich eine sehr, sehr ambivalente Sache. Auf jeden Fall. In diesem Moment, wenn ich du wäre, würde mir das unglaublich leid tun, weil ich wüsste, jetzt zerstöre ich das Leben eines gesunden Lebewesens. Andererseits wüsste ich dann... Man stumpft in gewisser Weise ab. Ja, also, andererseits... Hast du natürlich recht, ihr macht das ja nicht zum Spaß oder um das Tier zu quälen, sondern ihr macht es für den Endzweck, dass dadurch irgendwann die Menschen vielleicht von dieser furchtbaren Krankheit geheilt werden können. Genau. Was würde passieren, wenn ab sofort sämtliche Tierversuche radikal verboten würden? Ja, das hat dein Mitarbeiter gerade auch gefragt. Wir würden ins Mittelalter zurückfallen. Also wir hätten nur noch die Medikamente, die wir jetzt haben. Es würde keine neue Impfung geben. Die nächste Grippewelle würde vielleicht die Hälfte der Weltbevölkerung auslöschen. Also es wäre wirklich verheerend. Sind wir beide uns denn einig, dass wir beide zumindest Tierversuche verurteilen, wenn es um Kosmetika geht? Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch gerade schon mit deinem Mitarbeiter drüber geredet und das ist was, was ich zum Beispiel nicht machen würde. Und ich habe auch meine persönlichen Grenzen. Ich kann mit Mäusen arbeiten, mit Ratten wird schon kritisch. Also je größer das Säugetier wird, desto mehr blutet mir das Herz und komme ich dann auch nicht mehr damit zurecht. Und mir wurde auch mal eine Stelle angeboten, wo man eben an Katzen hätte arbeiten müssen. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, macht euren Kram selber. Ja, das ist ja auch interessant, wenn du das als Biologin sagst. Da sind meine Grenzen, weiter kann ich nichts machen. Ja, sicher. Wie reagiert so dein Umfeld, wenn du Freunde oder wenn du Menschen kennenlernst und die fragen dich, was du machst oder du erzählst, was du machst, wie reagieren die Leute? Also ich versuche das vorher so ein bisschen abzuklopfen, falls das irgendwie darauf kommt, das Gespräch. Die meisten reagieren aber sehr verständnisvoll, wenn man denen erklärt, dass es wirklich um die medizinische Forschung geht. Mhm. Es geht nicht um Tierversuche im Allgemeinen für Kosmetikindustrie oder sonstiges. Es geht tatsächlich nur um die medizinische Forschung. Und viele interessieren sich dann da tatsächlich für, was man da macht und wissen gar nicht, dass es zum Beispiel auch genetisch veränderte Mäuse gibt für Depressionen, für Alzheimer, für Schizophrenie, für alles Mögliche. Und das ist auch schon vorgekommen natürlich, dass ich gemerkt habe, oh, okay, dieses Thema, das sollte ich vielleicht bei der oder der Person nicht ansprechen. Also es gibt ja diese Hardcore-Vegetarier, nenne ich es jetzt mal, die sind dann natürlich auch gegen Tierversuche und denen sage ich dann aber auch immer nur, ja gut, dann dürftest du jetzt auch keine Impfung haben. Mhm. Das nächste Mal, wenn du krank bist, darfst du keine Antibiotika nehmen. Mhm. Und weil die alle durch Tierversuche entwickelt wurden und entdeckt wurden, die Medikamente. Genau, ja alle. Alle Medikamente, die wir haben. Liebe Lisa, ich danke dir sehr für deinen Anruf und für das Gespräch. Sicherlich werden wir die Gegenmeinung auch noch heute oder bestimmt morgen hier hören in der Sendung. Ja. Aber vielen Dank, dass du angerufen hast und dich da so ausführlich zu geäußert hast. Vielen Dank. Ja, immer wieder gerne. Alles okay. Gute. Dankeschön und liebe Grüße ans Team. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.49 Uhr haben wir und hier ist Jürgen. Jürgen ist 51. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, haben wir uns ja endlich mal. Jetzt haben wir uns endlich mal, genau. Ja, also folgendes, ich habe sogar zwei schöne Geschichten zu erzählen. Mhm. Motiviert bin ich natürlich geworden von deinem schönen Surfender, den du da hinter dir stehen hast. Ich bin nämlich nebenbei auch Jäger. Ja. Ja. Das darf Babette jetzt nicht hören, die vorhin angerufen hat. Ja, das ist richtig. Ich weiß. Aber da kann man ja vielleicht auch mal eine Lanze brechen für die Jägerschaft, dass es also auch klar gibt es überall schwarze Schafe, die gibt es mit Sicherheit bei uns auch. Es gibt aber auch andere, zu denen ich mich zähle. Mhm. So eine Geschichte ganz kurz von meinem Hund. Ja. Den habe ich, das ist ein Pudelpointer, vielleicht kennst du die Rasse. Was, ein Pudel was? Ein Pudelpointer. Nee, kenne ich nicht. Also, da gibt es nur 500 Stück in Deutschland von. Aha, Pudelpointer, lustig. Ja, wie groß sind die? Ja, kannst du dir, das ist ein richtig struppiger, großer Jachthund. Ach so. Deutsch Drahthaar. Ah. Bestehend aus, irgendwann mal 1834, glaube ich, war das. Mhm. Was die wenigsten Leute wissen, ist, dass der Königspudel, der große Königspudel, damals zur Jagd eingesetzt wurde. Mhm. Ja, bevor die Frauen darauf kamen, den mal zu frisieren. Ich habe nur mal irgendwann gelesen, dass Pudel, die haben ja kein gutes Image mehr mittlerweile, weil das irgendwie so ein Schoßhündchen ist. Dass nee, die Hochintelligenz. Die waren damals sehr Raubzeugscharf, ja. Und, interessant. Und dann ist dann der englische Vorstehhund, der Pointer, dazugestoßen. Und daraus ist geworden, sie ist überhaupt kein Pudel, ein großer, brauner, knackiger, stark muskulöser Hund. So. Okay. Und den habe ich aus der Jägerzeitschrift, ich will jetzt keine Werbung machen, ja. Da stand der drin, an kinderlosen Jäger zu verkaufen. Mhm. Und da ich ein kinderloser Jäger bin, habe ich mich natürlich schlau gemacht. Also der hat nach den Kindern geschnappt. Wie alt war der, als der verkauft werden sollte? Der war 4,5 Jahre. Ah ja, gut, das ist ein gutes Hundesalter. Den habe ich jetzt 3 Jahre. Mhm. Und um es vorwegzunehmen, er hat mich selber 4-mal gebissen. Oh, aber ja. Du hast ihn nicht weggegeben. Nein, wäre normalerweise, jeder Jäger hätte den erschossen, mhm. ja. Oder der Vorbesitzer hatte mit dem Gedanken schon gespielt, ihn einschläfern zu lassen. Mhm. Und da ich jemand bin, der Hunde erfahren ist, lass mich eben was fragen. Ja. Du hast gerade so beiläufig gesagt, jeder Jäger hätte den Hund erschossen. Ist das, ja. Ist das wirklich so? Nee, ist nicht üblich so. Aber ich denke mal, früher war es üblich. Heute würde ich sagen, eher nicht. Ich denke mal, er wäre eingeschläfert worden. Okay, jetzt erzähl mal weiter. So, und was man mir nicht gesagt hatte, war, dass der unwahrscheinlich futterneidisch war. Mhm. So, und ich habe ihm natürlich was Gutes tun wollen. Ich habe ihn dann getestet erstmal auf der Jagd. Unwahrscheinlich passionierter Jäger. Mhm. Und dann habe ich ihn gekauft. Und ja, dann hat er mich, wie gesagt, 4-mal gebissen und beim 4. Mal wollte er es hinter sich bringen. Tatsächlich ist er mir in die Kehle gesprungen. Ach du Jemini. Ja. Also das war nicht nur ein kleines Nein, und er hat ihn auch noch weiter nachgesetzt, ja. Und dann habe ich zurückgebissen, das ist kein Scherz. Wie, du hast wirklich mit deinen Zähnen gebissen? Ich habe den gebissen, so wie das unter Wölfen üblich ist. Ich habe mich mit meinen 92 Kilo, habe ich mich draufgeworfen und habe ihn in die Kehle gebissen. Ach. Ich hatte den ganzen Mund voller Haare, ja. Kann man als Mensch überhaupt so Hundehaut durchbeißen? Nee, also der hatte nichts abgekriegt. Das war für ihn aber ausschlaggebend, dass er gewusst hat, wer jetzt Chef im Ring ist. Ah. Ja. Es war, ist ein sehr stark dominanter Rüde. Mhm. Und mittlerweile, er liegt jetzt hier vor mir, wir sind unzertrennlich. Unzertrennlich die besten Freunde. Also da ist nichts Böses mehr dran. Da kann durch Kind deinen Biss. Ja. Durch deinen Biss ist er. Der hat kapiert, was jetzt Sache ist, ne? Beim letzten Mal ist er dir an die Kehle gesprungen. Und vorher, wie hatte er dich da gebissen? Der hatte mich dreimal in den Arm gebissen. Richtig, dass Blut geschlossen ist? Ja. Wie hast du darauf reagiert? Zwar hatte ich ihm nach der ersten Attacke immer das Halsband angelassen. Mhm. Weil es sind 28 Kilogramm pure Muskelmasse, ja. Aber wie mutig von dir, da hätte ich wirklich Angst, wenn es einmal passiert ist, dass der in irgendeinem stillen Moment mich anfällt. Nee, ich bin sogar mal hingegangen, da hat er mich, bei der zweiten Attacke war das, hatte ich ihm das Fressen gegeben, hat er mich angeknocht, da hatte ich nur ein Hemd an, Da bin ich zurückgegangen, habe mir eine dicke Jacke angezogen, habe mich bewusst auf die Attacke eingelassen, dass er mich in den Arm gebissen hat. Nun habe ich ihn da wieder niedergerungen und da war erstmal die Welt in Ordnung. Beim dritten Mal habe ich gedacht, jetzt wird es aber langsam Zeit, mein Freund, dass du ein bisschen Respekt bekommst. Hm. Ja, und beim vierten Mal wollte er es zu Ende bringen. So, und das... das Ergebnis ist aber ansehnlich geworden. Den kann ich überall mit hinnehmen, zu jeder Festivität, zu anderen Hunden, alles. Der hat einen richtig guten Charakter wieder gezeigt. Also ich merke, dass du, Jürgen, ein archaischer Typ bist. Das heißt? Du gehst auf die Jagd und du beißt Hunde in der Rangordnung nieder. Ja. Also das hat man auch nicht alle Tage. Ja, würde ich mal so behaupten. Deshalb habe ich ja angerufen. Schöne Geschichte. Hast du noch eine Geschichte? Ich habe noch eine. Ja, dann raus damit. So, okay. So, dann kennst du Rabenkrähen? Das sind die Vögel. Diese normalen Raben. Ja, klar. Die sind in Jägerkreisen nicht gerne gesehen, weil das Nesträuber sind. Mhm. Ja. Und die gehen auch auf Junghasen los und so. Werden eigentlich vom Jäger gehasst. Jetzt kommt wieder der andere Jäger. Ich habe mal einen bei meinem Ansitz gesehen, ist aus dem Nest gefallen. Mhm. Wurde von den Eltern aber nicht mehr gefüttert. Mhm. Habe ich 10 Jahre, die habe ich von Hand aufgezogen, habe ich 10 Jahre gehabt. Mhm. Die hat wie so bei so einer Hexe bei mir auf der Schulter gesessen. Und war auch ein super schönes Tier, ja. Mhm. Und den habe ich hochgezogen und jeder hat mich für bekloppt gehalten, ja. Aber ist egal, habe ich trotzdem gemacht. Mhm. So dann eines Tages von der Stange gefallen ist, aber. Also. Ist schon kontrovers, wenn man jetzt hört, der Jäger, da denkt man immer, das sind schießmütige Idioten auf der einen Seite. Ja, nee, so ist es ja nun nicht. Und auf der anderen Seite wollte ich nur mal sagen, es gibt auch andere. Ja, und zwei sehr schöne Geschichten, ja. Die mich ja, vor allen Dingen die erste hat mich ja sehr beeindruckt, Jürgen. Ich habe großen Respekt für die. Ja, sagt eigentlich jeder. Danke für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss, ciao. Ciao. Und hier ist Erika. Erika ist 69. Guten Morgen, Erika. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir legen schnell los. Ja, ganz schnell. Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das geht doch ganz schnell. Also ich war schwer krank. Also ich hatte Magenbluten. Mhm. Und meine Katze, die hat mich 3 Tage nicht schlafen lassen. Immer auf mir rumgetreten. Die hat mich immer wach gehalten. Mhm. Ja, der hat immer, ich konnte nicht schlafen. Ich dachte, was hat denn die Katze? Und ich wurde immer schwächer. Ach so, du meinst, die Katze hat das gespürt, dass du mal... Ich musste den Notarzt anrufen, da bin ich ins Krankenhaus gekommen, Notoperation. Mhm. Ich wollte gerade was fragen. Du meinst, die Katze hat gespürt, dass mit deinem Magen was nicht in Ordnung ist? Die Katze hat das gespürt. Ja. Dann bist du ins Krankenhaus gekommen. Ja, da bin ich im Krankenhaus und notoperiert worden und da hatte ich schon die Hälfte Blut vom Körper verloren. Oh je, nach 12 Einheiten hatte ich nur noch 6 Einheiten. Das heißt, lebt die Katze noch? Ja, na klar, ja. Ist eine Siamkatze, die lebt noch. Ja, das war vor 2 Jahren, passiert. Da ist ein ganz enges Verhältnis zwischen dir und der Katze. Ja, die schläft bei mir mit im Bett. Dann, wenn nichts ist, dann ist Ruhe. Mhm. Und wenn ich dann... Hallo? Ja, und wenn ich dann hohen Blutdruck habe, dann macht die mich wach und haut sie mir ins Gesicht, dann gehe ich auf und dann nehme ich meine Medikamente. Da weiß ich ganz genau, mein Blutdruck ist über 200. Na, das ist ja verrückt. Wie merkt die das? Ja. Wie merkt die das? Wie merkt die, dass du hohen Blutdruck hast und vor allen Dingen, die haut mich dann ins Gesicht und macht mich wach. Und du meinst wirklich, das macht die wegen des hohen Blutdrucks, oder? Ja, das macht die ja nur, wenn der Blutdruck hoch ist. Ich stehe dann auf und messe den Blutdruck. Hm. Und dann ist der meistens über 200 oder 190. Die macht mich dann immer wach. Das ist merkwürdig. Auch wie kann die Katze das mitbekommen haben, dass du Magenblutungen hast? Ja, die hat 3 Tage auf mich mit den Pfoten immer wach gehalten. Hm. Die hat nicht geschlafen, die Katze. Man sagt ja auch, dass Hunde... das auch riechen, wenn ein Mensch Krebs hat oder irgendwie schwer krank wird. Ja. Vielleicht hat die Katze das auch irgendwie gehört, dass das irgendwas... Und der Nachbarhund, der nebenan wohnt, der Hund, der hat dann gejault die 3 Tage, wo bei mir das Blut weg ist. Der hat immer nur gejault und gejault. Also ich merke, dass du eine auch wahrscheinlich aufgrund dieser Erlebnisse eine große Tierfreundin bist. Na klar. Ohne die Katze läuft nichts. Obwohl mich auch mein Hund gebissen hat an der DDR-Grenze da in Sonneberg in Thüringen. Ah ja. Aber du hast jetzt nur eine Katze, nicht auch noch einen Hund? Nein, nein, zwei Katzen. Zwei Katzen. Ja, eine Siamkatze und eine heilige Birma. Liebe Erika, ich danke dir für deinen Anruf und für die schöne kleine Geschichte. Ja, ja, klar. Alles Gute und schöne Grüße an deine Katze. Und deine Katze. Weiter so, ja. Ich höre jeden Tag zu. Super, danke dir, ja, tschüss. Mein Schwiegersohn hat sogar auf dem Handy da mit der einen, die auf dem Friedhof da war, die Frau oh, da, die sich da... Das ist eine krasse Geschichte gewesen. Ja, ja, Können wir jetzt nicht vertiefen, die Sendung ist gleich vorbei. Mach's gut, tschüss. Das war ja eine richtige Schmuddelgeschichte. Die können wir jetzt nicht nochmal erzählen. So, in der Technik, Dennis Altmaier. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr natürlich gerne ab 0 Uhr anrufen. Wir können auch morgen noch ein bisschen über dieses Thema reden, wenn es noch einen Nachklapp gibt. Alles Gute, gute Nacht, bis morgen. Tschüss.